klar, nicht die letzten Systeme, Kant, Hegel, ne, Systemkritik des deutschen Idealismus, aber nicht Systemkritik als philosophische Kritik, sondern Systemkritik als gesellschaftliche Kritik. Ne? Das heißt also, inwiefern, und das ist eine komplizierte Frage, können wir uns ein andermal drüber unterhalten, inwiefern hängt eigentlich nicht der Systemcharakter des deutschen Idealismus tatsächlich mit der Durchsetzung der bürgerlichen Gesellschaft zusammen? Das sind wirklich tatsächlich zwei Seiten einer Medaille. Und deswegen von Marx diese sehr kluge Idee, durch die Kritik der wissenschaftlichen Beschreibung zur Kritik des gesellschaftlichen Verhältnisses selbst zu kommen. Das heißt also, irgendwie die Kategorien hängen mit der gesellschaftlichen Realität zusammen, sind nicht einfach außerhalb nur bloße Fiktionen, nicht, sondern diese Fiktionen sind reale Fiktionen. Sie sind real, nicht? Zugleich aber auch sind sie Gebilde der Fantasie. Aber haben Realitätsgehalt. Das ist das Entscheidende. Und so ist das mit der Kulturindustrie. Die Kulturindustrie hat einen Realitätsgehalt. Die Kulturindustrie ist nicht irgendwas außerhalb der gesellschaftlichen Wirklichkeit, sondern die Kulturindustrie ist ein Bestandteil der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Und das können wir ja dann, wenn wir das ernst nehmen und nicht denken, das sind irgendwie nur blöde Leute in Hollywood, ne, während wir also in Europa ist schlau, sind völlig überlegen und mit unserer Superbildung, die wir haben, nicht, kriegen wir alles. So, an sowas glauben wir gar nicht, nicht. Das stimmt natürlich alles überhaupt nicht. Erstens sind wir dem bildungstechnisch überhaupt nicht überlegen, nicht, das stimmt gar nicht. Und zweitens ist es so, dass tatsächlich die Kulturindustrie die Mechanismen bereitstellt, in der wir Wirklichkeit wahrnehmen. Und das würde ich jetzt sagen, jetzt hier als Hauptthese, das aufgegriffen und habe ich auch verwandelt von Marcuse, nicht? Der sagt, es gibt keinen außerhalb des Kapitalismus mehr, als er uns 67 besuchte in Deutschland. Ich würde die These aufstellen, es gibt kein außerhalb der Kulturindustrie mehr. Das ist eigentlich, nicht? Die Kulturindustrie ist tatsächlich das System, in dem wir leben und in dem wir uns bewegen. Über Kunstwerke zu schreiben, ist die eine Sache. Man lobt die Sozialkritik im neuesten Film oder verreist den Bühnenklamauk der hiesigen Theater. Man empfiehlt den aufregendsten musikalischen Genre-Mix oder sinniert über eine als Entdeckung der Moderne angepriesene Gemäldeausstellung. Für die Erörterung und Beurteilung einzelner Kunstwerke am besten geeignet ist die kleine Form des Essays oder der Kritik. Über Kunst als solche zu schreiben, ist eine andere Sache. Da abstrahiert man vom einzelnen Werk und beschreibt eine historische Tendenz. Es verlangt nach Begriffen. In der Moderne spricht man für gewöhnlich vom Ästhetischen und dessen geflissentliche Erörterung hat in keinem Land dieser Erde derart viele bürgerliche Gehirne beschäftigt wie in Deutschland. Diese Obsession folgte unmittelbar aus der Unfähigkeit des hiesigen Bürgertums, sich in Staat und Wirtschaft von Hof und Adel zu emanzipieren. Wohin also mit den hehren Idealen, wenn die Wirklichkeit verstellt ist? Ins Ästhetische. Die englischen Kaufleute brachten den Pragmatismus hervor und das aufsässige französische Bürgertum den Rationalismus. Die deutschen Vertreter derselben Klasse versuchten, ihren in den Innenbereich oder die luftige Zukunft verschobenen Überlegenheitsanspruch mit dem Begriff des Ästhetischen zu legitimieren, während sie in der Realität kleinlaut blieben. Ästhetik, eine deutsche Disziplin. Als 1970 die ästhetische Theorie Theodor W. Adornos erschien, stand dieses Werk in einer Reihe mit Baumgarten, Kant, Schiller und Hegel. An etwas Vergleichbarem hatte sich zu Adornos Zeiten nur Georg Lukács mit seiner Eigenart des Ästhetischen versucht, der geistig auch in Deutschland heimisch war. Adorno wollte weder das Ästhetische als Zauberland bürgerlicher Idealität anpreisen, noch es als bloße Ideologie entlarven. Sein Anliegen war eine materialistisch-dialektische Ästhetik, wie es am Beginn der ästhetischen Theorie heißt. Nach Hegel, Marx und Engels heißt Dialektik, kurz zusammengefasst, Denken in Widersprüchen und Materialismus, Vorrang der faktischen Produktion vor dem Denken. Also geht es, ebenso kurz zusammengefasst, um das Produzieren von Widersprüchen. Und damit wäre man bei der Kunst. Bei diesem marxistischen Vorhaben war sich Adorno der ideologischen Aspekte des Ästhetischen durchaus bewusst. Allein die Zentrierung meines Interesses in Ästhetik, die freilich meiner Neigung entspricht, hat zugleich etwas Ausweichendes, sich Entziehendes, Ideologisches, noch vor allem Inhalt, notierte er 1960. Den letzten deutschen Bürgern ging es nicht anders als den ersten. Ihre Ambitionen richteten sich auf die Kunst. Doch war Adorno darüber hinaus einer Sache auf der Spur, die bei seinen Nachlassverwaltern kaum mehr als Befremden auslöste. Jürgen Habermas konnte weder mit der negativen Dialektik noch der ästhetischen Theorie etwas anfangen. Adorno aber zählte gerade diese beiden Werke zu dem, was er in die Waagschale zu werfen habe, wie er bekannte. Und das hängt mit der Frage der Erkenntnis und der Kritik der bürgerlichen Rationalität zusammen. In der Kunst erblickte Adorno einen anderen Zusammenhang der Dinge. Die ästhetische Logik sei eine Logik eigener Art, die Logik eines in sich motivierten Sinnzusammenhangs, sagte er in einer Ende der 50er Jahre gehaltenen Vorlesung über Ästhetik. Wie in der Mathematik könnte man eine solche Logik eine schwächere nennen. Unlogisch ist sie keinesfalls. Adorno hatte wenig Interesse, die Mär von der Kunst als Hort des Irrationalen wieder aufzubereiten. Im Gegenteil wollte er zeigen, dass die Kunst ihre eigenen Verfahren hat. Nur so lässt sich verstehen, dass Adorno weder dem gegenstandslosen Konstruktivismus und dem bloß zufälligen der Aleatorik noch dem starren Konservatismus und dem schablonenhaften Kunstgewerbe das Wort reden wollte. Kunst ist, so Adorno, das drastischste Argument gegen die erkenntnistheoretische Trennung von Sinnlichkeit und Verstand. Mit dem Problem der falschen Trennung von Gefühl und Verstand plagte sich Adorno nicht exklusiv herum. Es war beispielsweise der Ausgangspunkt der Erneuerung des Theaters durch Bertolt Brecht. Das von der Vernunft getrennte Gefühl wird bloße Gefühligkeit und die von der Erfahrung getrennte Vernunft bloßes Maschinendenken. Auf der Spur einer Logik jenseits dessen musste Adorno auf die Psychoanalyse zurückgreifen, die mit der Erforschung des Sexuellen ein ähnliches Vorhaben verfolgte. Sie zeigte eine andere Logik des Subjekts auf, von der klinischen Methode bis zu einer umfassenden Kulturtheorie. Auf die Psychoanalyse nimmt Adorno in der ästhetischen Theorie mehrfach Bezug. Deren damals populäre Kunsttheorie lehnt er hingegen ab. Diese fasse alles Fantasieren nur als Realitätsflucht auf und leite es aus dem Unbewussten des Künstlers ab, so Adorno. Dagegen führt er Immanuel Kants These von der Interesselosigkeit an, welche die Kunst von Küche und Pornografie abhebe und ins Überindividuelle führe. Das ist kaum ein Einwand gegen die Psychoanalyse selbst, sondern gegen eine vulgarisierte Form derselben. Bei Adorno ist das Fantasieren nicht Flucht vor der Realität, sondern ein anderer Zugang zu ihr. In dieser Hinsicht trifft er sich mit dem Zweig der Psychoanalyse, der sich mit Freud gegen die ich-psychologische Revision von dessen Denken wendete. Die Auseinandersetzung mit Freud und Kant zieht sich durch die ästhetische Theorie. Sie repräsentieren das Kraftfeld zwischen dem Begehren und der Idee. In der ästhetischen Verhaltensweise, so Adorno, vermählen sich Eros und Erkenntnis. Ein vom anderen angerührt sein, das mittels der Mimesis über die Grenzen verdinglichter Subjektivität hinausführt. Indem Adorno weder das Begehren für inferior noch die Idee für irreal erklärt, löst er das Programm einer dialektisch-materialistischen Ästhetik ein. Es ist wie mit der Liebe. Ein Materialismus, der sie zu einem bloßen Trugbild oder einer schlichten Maskierung des Trieblebens erklärte, würde das Phänomen missverstehen. Denn in der libidinösen Besetzung der Idee wird die Möglichkeit von Erfahrung gestiftet. Der oder die Geliebte muss keiner abstrakten Idee entsprechen, sondern diese realisiert sich in der Spannung zur Individualität. Adornos Materialismus behauptet nicht die Unwirklichkeit des Geistigen und stellt ihr die Immanenz des Materiellen entgegen. In einem solchen Sinne könnte man einwenden, dass eine Idee noch keinen Hunger stillt. Doch auch Brot hilft nicht gegen Durst. Jedes Bedürfnis ist auf adäquate Befriedigung angewiesen und der Kunst ist eigen, dass sie solche gewährt, indem sie zugleich Befriedigung verwehrt. Ihr Vorgriff findet in der Fantasie statt, setzt Leib und Geist in ein gespanntes Verhältnis. Wenig verwunderlich, dass Spannungsverlust einer der großen Kritikpunkte Adornos an der neueren Kunstentwicklung war. Der marxistische Literaturtheoretiker Terry Eagleton schrieb einmal in Anlehnung an Kant, dass es in der Moderne drei große Fragen gebe. Was können wir wissen? Was sollen wir tun? Wozu fühlen wir uns hingezogen? Die ersten beiden Fragen betreffen Wissen und Moral, die dritte hingegen das Libidinöse, das dem Ästhetischen zugeordnet ist. Keineswegs nebensächlich ist dann, was genau in der Kunst als begehrenswert erscheint. Adornos ästhetische Theorie ist ohne die zusammen mit Max Horkheimer verfasste Kritik der Kulturindustrie als Theorie der sozialen Kontrolle der Beherrschten mit künstlerischen Mitteln kaum zu verstehen. So muss die Ideologiekritik einzelner Werke neben Manifesten gehalten auch die subtile Lockung und Einhegung des Trieblebens durch die Form berücksichtigen. In der Kunst liegen Aufklärung und Gegenaufklärung im Widerstreit. Sind es Herrschaft und Knechtschaft, die als begehrenswert erscheinen? Oder ist es ein Zustand jenseits dessen? Ohne den Fluchtpunkt der kommunistischen Utopie fiele eine dialektisch-materialistische Ästhetik in sich zusammen. Sie beweist somit ihre eigene These, dass ohne das Begehren auch die Idee verloren wäre. Dass Erkenntnis auf Eros verwiesen ist. Zu der Zeit, als ich noch bei Adorno lernte, war die Halbbildung ein echtes Problem. Ne? Dass Leute dahin kamen und hatten keine Ahnung. Ne? Oder beziehungsweise so eine halbe Ahnung. Dann eben nicht, okay, muss man alles wissen, jetzt machen wir ein bisschen Philosophie, lesen wir ein bisschen Hobbes und so weiter. Nicht? Und warum macht man das eigentlich? Ja, um ein gebildeter Mensch zu sein. Im Grunde genommen hat das später Bourdieu, nicht, hat das natürlich zum System geradezu ausgebildet, nicht? Um zu zeigen, dass natürlich Distinktionsmechanismen in der Gesellschaft über Bildungskonsum stattfinden. Das bezeichnet eigentlich Halbbildung schon. Aber das genetische Problem ist ja eigentlich viel interessanter. Nämlich, dass der Prozess der Halbbildung im Grunde genommen ja etwas Säkulares ist.

werden gleichwohl durch die immanente Gestaltung eines jeden einzelnen Kunstwerks transzendiert, wodurch sich dieses als ein zwar gesellschaftliches, aber der Gesellschaft auch entgegengesetztes zu verwirklichen vermag. Die Dialektik von Kunst und Gesellschaft, die sich darin abzeichnet, benannte Theodor W. Adorno in der ästhetischen Theorie als Doppelcharakter der Kunst. Sie sei autonom und gerade hierin, nach seinen Worten, fait social. Was an der Idee des autonomen Kunstwerks zu retten wäre, entzündet sich an dieser dialektischen Figur. Kunstwerke bezeugen gerade durch ihre Autonomie ihren gesellschaftlichen Gehalt. Nicht einfach zu tilgen ist diese Idee auch und gerade 50 Jahre nach Erscheinen der ästhetischen Theorie Adornos, weil über die Frage von Autonomie auch heute jedes einzelne Kunstwerk in seiner individuellen Verfahrensweise entscheidet. Autonomie wäre daher nicht von den ästhetischen Gebilden zu abstrahieren, in denen sie überhaupt erst vollzogen werden kann. Auch bei Adorno konkretisiert sich der Begriff der Autonomie an der formalen Gestaltung des Kunstwerks und dem immanenten Prozess, durch den es sich zur Gesellschaft als autonomes behauptet. Die Bedeutung des Begriffs, auch in der ästhetischen Theorie, geht auf seine ursprüngliche Bedeutung im Altgriechischen zurück. Gebildet aus den Wörtern Autos, selbst, und Nomos, Gesetz, meint er Eigenständigkeit oder Eigengesetzlichkeit. Ästhetisch gewendet markiert die Idee von Autonomie also eine selbstständige Gesetzgebung, die das einzelne Kunstwerk jeweils vollzieht und ihr sich einordnet, was in der Terminologie der ästhetischen Theorie deren jeweiliges Formgesetz heißt. Von einer normativen Gattungs- oder Formenlehre, wie sie bis ins 19. Jahrhundert elementarer Bestandteil der philosophischen Ästhetik war und heute vor allem in den Einzelwissenschaften noch immer wieder auftaucht, ist dieses Formgesetz wesentlich verschieden. Denn anders als formal-ästhetische Invarianten, nach denen sich die einzelnen Kunstwerke zu richten hätten, zielt Adornos Konzeption des Formgesetzes vielmehr auf die Vermittlung sowohl von Form und Inhalt als auch von Einzelnem und Ganzem im Kunstwerk, das aus sich selbst heraus seinen Zweck als eine in sich geschlossene, aber dynamische Totalität begründet und sich darin verselbstständigt gegen alles ihm Äußerliche. Die einzelnen Momente ästhetischer Gebilde, die sich zusammenschließen in einer Einheit und so diese Totalität hervorbringen, sind als solche im Kunstwerk gerade konstitutiv, insofern als sie nicht austauschbar sind, ohne auch das Ganze zu verändern. Das Besondere stiftet überhaupt erst das Allgemeine, das wiederum, anders als gesellschaftliche Totalität, nicht als Zwang dem Besonderen auflastet, sondern dieses einlöst. Das Besondere ist hierin tatsächlich das Besondere als solches. Das, was ein Kunstwerk darstellt, ist die Sache selbst, mag es auch der empirischen Realität entlehnt sein. So ist das Kunstwerk gewissermaßen versöhnte Identität der gleichwohl in ihm auch widerstreitenden Momente. Gerade aber durch ihre jeweilige Identität stehen die Kunstwerke, wie es Adorno formuliert, dem Nicht-Identischen bei. Nicht zuletzt wäre auch ohne spezifisch ästhetische, also eigengesetzliche Form, keine eigentliche ästhetische Erfahrung möglich, sondern lediglich Erfahrung der dargestellten Gegenstände, die Kunst abbildete. Nicht also, was das Kunstwerk über die Gesellschaft sagt, eben durch ihre Inhalte und Stoffe, vielmehr wie es das, was es sagen möchte, in der Form vermittelt, ist Ausdruck seines gesellschaftlichen Gehalts. Die Totalität der ästhetischen Form als autonome verhält sich konträr zur Totalität der wahren Form, obgleich ästhetische Autonomie erst möglich wurde in der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer spezifischen Produktionsweise, der kapitalistischen Warenproduktion. Sie war deren Voraussetzung. Denn erst durch die Einrichtung einer arbeitsteiligen Gesellschaft konnte eine gesellschaftliche Sphäre entstehen, die der praktischen Zweckrationalität entbunden war und in der sich die Kunst in ihrer Abkehr von Kirche und Staat als eigenständiger Produktionszweig, gerade auch im handwerklichen und gewerblichen Sinne, entwickeln konnte. Ihrer Autonomie haben die verschiedenen Künste jedoch gleichsam in unterschiedlicher Geschwindigkeit, Qualität und Intensität ausgebildet. Weshalb es im strengen Sinne auch kaum möglich wäre, vom Stand der Autonomie aus die vormals sakrale oder höfische Kunst trotz ihrer kultischen oder repräsentativen Funktion bloß als Herrschaftsdienst zu disqualifizieren. Auch ästhetische Autonomie blieb Repräsentation, nämlich solche bürgerlicher Ideologie. Das Verhältnis der autonomen Kunst zur bürgerlichen Gesellschaft ist durchaus widersprüchlich. Die bürgerliche Idee der Freiheit, allein partikular verwirklicht, bekundete sich parallel in der Idee der Autonomie der Kunst, zwar absolut, aber als Fetisch. Das autonome Kunstwerk erschien nach einer Formulierung Adornos als absolute Ware. Denn die Kunstwerke waren, was die anderen waren, nur Vorgaben zu sein, individuell, durch nicht entfremdete Arbeit produziert und einzigartig, dem Äquivalenzprinzip des Tausches enthoben. Autonome Kunst war daher Wahrheit und Unwahrheit der bürgerlichen Gesellschaft in einem, was sich in die bürgerliche Philosophie hinein verlängerte. Entsprechend der autonomen Kunst, der die instrumentelle Vernunft fremd war, entfaltete gegen das Realitätsprinzip auch das Bürgertum beschränkt eine Sinnlichkeit, die Kant als interesseloses Wohlgefallen des ästhetischen Geschmacksurteils theoretisch einholte. Schön dürfe das heißen, was sich dem Subjekt als Zweckmäßigkeit ohne Zweck darstelle. So blieb der Gegenstand des Urteils aber noch reduziert auf seine Wirkung auf das Subjekt. Erst über Schiller, die Romantik und Hegel wurde das Schöne als subjektunabhängige Qualität begründet. Und die Ästhetik, die zuvor primär Wirkungsästhetik war, zu einer Philosophie der Kunst, die als solche in jeweils unterschiedlicher Weise und zuweilen avant la lettre die Autonomie der Kunst philosophisch fundieren konnte. Erst Adorno aber brachte den gesellschaftlichen Status der bürgerlichen Kunst als autonome an ihrer immanenten Gestaltung auf den Begriff. Ist ästhetische Autonomie heute aber fragwürdig geworden, so war sie es bereits in der ästhetischen Theorie, eingedenk der Shoah, nicht minder auch als Reflexion der Avantgarde-Bewegungen um die Jahrhundertwende, die mit der Überführung der Kunst in Lebenspraxis auch die Aufhebung der Autonomie intendierten. Der Anspruch der historischen Avantgarden, aus der Kunst eine neue Lebenspraxis zu organisieren, hatte aber noch die ästhetische Autonomie selbst zur Voraussetzung. Sie sollte aus ihrer ästhetischen Marginalisierung gesellschaftlich verallgemeinert und somit als ästhetisches Spezifikum aufgehoben werden. Die Versuche blieben, vielleicht bis auf wenige Ausnahmen russischer Avantgardisten nach der Oktoberrevolution, jedoch erfolglos. Vielmehr biederten sie sich den Verfahrensweisen der Kulturindustrie an, die auf die Kunst als deren Entkunstung zurückschlug, wie es Adorno bezeichnete. An genau diesem Punkt setzt die ästhetische Theorie ein. Zur Selbstverständlichkeit wurde, dass nichts, was die Kunst betrifft, mehr selbstverständlich ist. Weder in ihr, noch in ihrem Verhältnis zum Ganzen, nicht einmal ihr Existenzrecht. Das Verhältnis der Kunst zum Ganzen in der Hochphase der bürgerlichen Gesellschaft, eben ihre Autonomie, war geschichtlich gewachsen und vor dem Absterben nicht a priori gefeit. Zwar hatte Adorno noch Mitte der 60er Jahre in Auseinandersetzung mit Sartres Essay »Was ist Literatur?« die Möglichkeit politischen Engagements in der Kunst allein den autonomen Werken zugeschrieben, aber was Adorno einmal über Marx sagte, er habe die 11. Feuerbach-These autoritär vorgetragen, weil er sich ihrer selbst nicht ganz sicher war, dürfte vielleicht auch für den Begriff der Autonomie in der späten Ästhetik Adornos gelten. Sie war nicht nur Ausdruck und Kontemplation einer Krise des Sinns und des Werkscharakters, sondern insbesondere auch einer Krise der Autonomie, die die Geschichte der modernen Kunst von jeher begleitete, auch weil die Kunst in Versuchen, Autonomie zu dementieren, deren Krise immer wieder selbst hervorbrachte. Zwar sei die Autonomie der Kunst nicht unwiderruflich, so Adorno, aber in der historischen Dimension eines Zeitalters der Autonomie, wie es bei ihm heißt, steht die ästhetische Theorie möglicherweise an dessen Ende. Die Idee von einem Ende der Kunst meint bei Adorno das Ende der modern autonomen Kunst. Fragwürdig ist Autonomie heute nicht nur, weil sie bloß noch als spezifische Eigenschaft der wahren Kunst gegenüber anderen Waren erscheint, sondern nicht zuletzt durch ihre falsche Aufhebung in der Gegenwartskunst in entweder marktkonforme oder engagierte. Dadurch aber erschöpft sich Autonomie nicht vollends. In der Negation äußerer Zwecke bleibt ein Anteil von Autonomie als Selbstzweck auch heute jedem Kunstwerk inhärent, wenn es sich nicht selbst als solches negieren möchte. Zeitgenössische Kunst täte gut daran, sich der inkommensurablen Kraft von Autonomie zu erinnern. Und was von deren Ideal heute fortlebt, davon könnte Kunst auch nach dem Ende ihres Zeitalters noch zehren. Wir können uns auch hier sagen, wir sind ein Kreis von super intelligenten Leuten und draußen passiert nur Mist oder sonst etwas. Ne? Im Grunde genommen, wir sind selber Teil davon. Ne? Und das meine ich, muss man ganz ernst nehmen, die Kulturindustrie ist eigentlich das System. Das System, aber nicht das ganze System. Ne? Das machen wir. Wir haben jetzt diese neue Kategorie von Wissenschaftlern, nicht Medienwissenschaftler, Kommunikationswissenschaftler oder sonst. Ne? Die treiben sich also in den Epiphänomenen rum, nicht? Und sagen dann, sie haben es erfasst. Und die Gesellschaft ist nicht nur Kommunikation. Das ist auch wieder so ein Quark, ein Luhmann. Ne? Hat er sich wieder ausgedacht. Ne? Das schreibt er dann einfach so hin und die schreiben das alles ab von dem. Ne? Die denken überhaupt nicht drüber nach. Natürlich ist die Gesellschaft nicht Kommunikation. Ne? Die Gesellschaft ist eine Veranstaltung, ne, die aus der Vermittlung von Menschen und Dingen passiert. Und das ist eine viel komplexere Angelegenheit als Kommunikation. Und ich kann mir natürlich, und das ist auch, wie soll ich sagen, da sehen Sie also auch diese Art von, im Wissenschaftsbetrieb haben wir das genauso. Im Wissenschaftsbetrieb haben wir genauso kulturindustrielle Produktionen wie in den Medien oder sonst etwas. Im Wissenschaftsbetrieb haben wir es genauso. Dieses ganze Auf und Ab von neuen Theorien, von neuen Theoriesprachen und sonst etwas. Zeichnen sich eigentlich dadurch aus, dass die Beziehung zwischen Wort und Sache zerschnitten wird. Das heißt, ich kann über alles reden, ich erfinde eine Sprache, die so weit von der Sache getrennt ist, dass ich mich als Herrscher dieser Sprache,

Ne? Und das macht auch dieses Selbstüberbieten. Ne? Deswegen kommt dann irgendwie, das wird einem dann auch so angetreten. Ne? Also die VU-Muff zum Beispiel. Ne? Das zum ersten Mal und noch nie und die Erfahrung und sonst etwas. Und dann das ist ein völlig banales Zeugs, was einem da sich über 3 Folgen abspielt. Ne? Das mit, aber so, und da sehen Sie auch, was zur Unterhaltungsindustrie gehört und damit auch zur Kulturindustrie. Und er sagte, es gibt keine Hochkultur, die frei davon ist. Das ist so, bei jedem Produkt müssen Sie sich überlegen, wie bringen Sie das an die Frau oder an den Mann. Und das heißt also auch eine Dimension, die Verpackung ist wichtiger als der Inhalt. Und das sehen Sie ja auch im gesamtgesellschaftlichen Prozess. Da sehen Sie das Abgeleitete, was man immer beachten muss bei Kulturen. Das ist was Abgeleitetes. Das ist nicht die Ursache davon. Das ist was Abgeleitetes. Aber gucken Sie sich das an. Die Verteilung der produzierten Güter. Das Marketing ist viel, viel wichtiger geworden als die Produktion. Und das ist, hier haben wir eine strukturelle Veränderung. Eine strukturelle Veränderung in der Gesellschaft. Das Verhältnis der kritischen Theorie zum Kino ist alles andere als konsistent. Es oszillierte zwischen der frühen Filmkritik Siegfried Krakauers, dessen späterem historiografischem Zugang, der revolutionären Kinobegeisterung Walter Benjamins, der häufig herbeizitierten Kritik Theodor W. Adornos und Max Horkheimers an der US-amerikanischen Kulturindustrie und Adornos spätestens ab den frühen 60er Jahren erfolgender impliziter Anerkennung der ästhetischen Möglichkeiten des Kinos. Das Kino forderte die kritische Theorie auf vielfältige Weise immer wieder heraus. Bereits die dadaistische Proletarier-Komödie in den Filmen der Marx Brothers stieß bei Adorno und Horkheimer in den 40er Jahren auf Bewunderung. Beide würdigten auch die großen US-amerikanischen Kinosäle als Zufluchtsort. So heißt es in der Dialektik der Aufklärung: Der Hausfrau gewährt das Dunkel des Kinos ein Asyl, wo sie ein paar Stunden unkontrolliert dabei sitzen kann, wie sie einmal, als es noch Wohnungen und Feierabend gab, zum Fenster hinausblickte. Die Beschäftigungslosen der großen Zentren finden Kühle im Sommer, Wärme im Winter an den Städten der regulierten Temperatur. Das Verhältnis der kritischen Theorie zum Film darf man sich als alternierende Parallelmontage zwischen journalistischer, wissenschaftlicher und praktischer Tätigkeit vorstellen. Tatsächlich gedachten Horkheimer und Adorno selbst, in Hollywood einen Aufklärungsfilm zur Kritik des Antisemitismus drehen zu lassen, für den Elia Kazan und Dalton Trumbo als mögliche Partner im Gespräch waren. Das Projekt kam aber über die Planungsphase nicht hinaus. Horkheimer verfasste überdies für das American Jewish Committee 1947 ein Gutachten zu Edward Dmytryk's Kriminalfilm Crossfire, der antisemitische Einstellungen kritisch darstellte. 1967 reflektierte Adorno seine Thesen von der Kulturindustrie als Massenbetrug neu. Er musste zugestehen, dass die Kulturindustrie sich in ihrer ästhetischen und ideologischen Funktion so widersprüchlich verhält, wie es die Gesellschaft ist, auf die sie losgelassen wird. Adorno sprach der Kulturindustrie die Möglichkeit zu, ihren eigenen falschen Zwecken entgegenzutreten. Sie enthält das Gegengift ihrer eigenen Lüge, stellte er in seinem Essay Filmtransparente fest. ...1970, posthum erschienen, markiert die ästhetische Theorie den Schlussakt jener kritischen Theorie, der gleichermaßen von Bilderverboten und der Sehnsucht nach utopischen Bildern bestimmt war. Gerade im populären Kinofilm scheint sich ein neuer ästhetischer Horizont aufzutun. Mit Altersmilde hat das allerdings wenig zu tun. Noch immer urteilt Adorno hart über die ästhetische Moderne, wo sie sich folgsam in das gesellschaftliche Realitätsprinzip und seinen Betrieb eingliedert. Aber das Kriterium seiner Betrachtungen hat sich verändert. Die starre Dichotomie zwischen echter Kunst und ideologischer Kulturindustrie besteht nicht mehr. Vielmehr entwickelte Adorno einen differenzierten Begriff der Massenkultur. In der ästhetischen Theorie heißt es gleich auf den ersten Seiten: Die von oben hergestellte Frage, ob ein Phänomen wie der Film noch Kunst sei oder nicht, führt nirgendwo hin. Deutbar ist Kunst nur an ihrem Bewegungsgesetz, nicht durch Invarianten. Solche Invarianten wie Geniekult, betonter Künstlerhabitus oder würdevoller Ernst führen Adorno zufolge nicht zu einem unabhängigen Kunstwerk, sondern qualifizieren höchstens noch zur Gestaltung von Kriegerdenkmälern und Parkhäusern. Die gesellschaftliche Tendenz, der sich Kunst im Spätkapitalismus unterworfen sieht, ist ihr wahren Charakter. Verdinglicht sie sich nicht, so wird sie Ware. Das ist das Geburtsmal der künstlerischen Moderne in der Massenkultur. Künstlerische Autonomie besteht daher niemals a priori. Sie muss dem wahren Charakter permanent abgetrotzt werden und kann ihm doch nur opponieren, weil sie aus ihm entspringt. Das klingt nach Dilemma, ist aber als einzig verbliebener Ausweg zu verstehen. Auf den Verlust ihrer Selbstverständlichkeit reagiert Kunst nicht bloß durch konkrete Änderungen ihrer Verhaltens- und Verfahrensweisen, sondern indem sie an ihrem eigenen Begriff zerrt wie an einer Kette, der, dass sie Kunst ist. Eine derart freimütige Absage an das Prädikat der Kunst als Bedingung, sich aus dem Dickicht der wahren Form befreien zu können, birgt nicht zufällig eine gewisse Komik. Adorno nennt diese vertrackte Situation so knapp wie humorvoll ein Münchhausen-Kunststück. Als Münchhausen im Morast zu versinken drohte, zog er bekanntlich sich selbst samt seinem Pferd am eigenen Haarzopf aus dem Sumpf. So führt das Bewegungsgesetz moderner Kunst geradewegs hinein in die Warenform, dem Sumpf, um in der Metapher zu bleiben. Das autonome Formgesetz künstlerischer Moderne stellt hier die Hand dar, die am Haarschopf den Menschen- und Pferdekörper aus eigener Kraft dem Morast entreißt. Künstlerische Form macht das ästhetische Rohmaterial des Kunstwerks seiner wahren Form abspenstig. Form wirkt als Magnet, der die Elemente der Empirie in einer Weise ordnet, die sie dem Zusammenhang ihrer außerästhetischen Existenz entfremdet. Die Empirie deformieren, um neue, fremdartige Gebilde zu schaffen. Eine solche Proklamation prädestiniert ausgerechnet den populären Film, obwohl in der ästhetischen Theorie nur ein Dutzendmal erwähnt, zum Platzhalter für eine Kunst, die sich aus eigener Stärke der wahren Form entzieht. Das Kino ist eine technisch reproduzierbare Volkskunst. Seine historischen Vorgänger waren der Zirkus, das Varieté und der Jahrmarkt. Buster Keaton begann seine Karriere noch im Varieté. Während Adorno in der ästhetischen Theorie nur selten auf das Kino zu sprechen kommt, wird er nicht müde, immer wieder zu betonen, dass es sich bei Zirkusakrobatik und Clownsnummern um tatsächliche Urbilder formal-ästhetischer Autonomie handelt. Nicht nur hat ein autonomes Konstruktionsprinzip in der Kunst sein Korrelat an dem Element des Albernen und Clownshaften, Adorno wird noch deutlicher. Auf dem obersten Formniveau wiederholt sich der verachtete Zirkusakt, die Schwerkraft besiegen. Und die offene Absurdität des Zirkus, wozu all die Anstrengung, ist eigentlich schon der ästhetische Rätselcharakter. Das ist nicht weniger als eine genaue Beschreibung des kinematografischen Archetyps, der Slapstick-Comedy von Chaplin, Keaton und den Marx Brothers. Eine der berühmtesten Szenen aus Charlie Chaplins Film Modern Times 1936 zeigt ihn am Fließband. Er zieht Schrauben in immer schnellerem Tempo fest. Plötzlich scheint ihn das Fließband zu erfassen, oder vielmehr, er springt aus eigenem Antrieb darauf. Sein Kollege ruft noch entsetzt, he's crazy, aber da saust Chaplin schon mit tänzerischer Anmut zwischen den Zahnrädern umher. Als er wieder aus dem Schlund der Maschine auftaucht, ist er wie durch ein Wunder unversehrt. Mitte der 30er Jahre wuchs der Druck auf Chaplin, zu einem glatteren Tonfilmstil überzugehen. Den Vorgaben scheinbar folgend, schuf Chaplin mit Modern Times und The Great Dictator zwei surrealistisch improvisierte Hybridfilme, die stumme Pantomime und dadaistische Nonsenssprache vermischten. Die Marx Brothers verwandelten in A Night at the Opera eine Opernpremiere in eine lustvolle Party, irgendwo zwischen Baseballspiel, Kinosaal und Saloon. Buster Keaton bastelte in seinen Filmen derweil geheimnisvolle Apparaturen, deren Bestandteile ihrer technischen Funktion entfremdet wurden, die aber dadurch plötzlich viel besser funktionierten. Die Schwerkraft besiegen, das ästhetische Rohmaterial von unten nach oben neu arrangieren. Zuletzt die offene Absurdität der zweckbefreiten Bewegung filmischer Körper und Objekte. Das ist materialistische Filmästhetik. Und zugleich die Utopie einer Gesellschaft, die der jetzigen grundlegend entgegensteht. Als ästhetisches Phänomen kennzeichnet das Formlose den Film, konstatiert die Filmwissenschaftlerin und Adorno-Schülerin Heide Schlüppmann. Mitnichten hat man es im Kino mit einem zurichtenden Dispositiv oder einem patriarchalen Blickregime zu tun, sondern vielmehr mit deren Auflösung. Ein Kinofilm besteht nicht nur aus formbefreiten Körpern und zweckbefreiten Handlungsabläufen. Die Einstellungen des Films, die kontinuierlich aneinander anschließen, setzen sich in der Montage auch fortwährend gegeneinander ab. Jede Einstellung tritt damit in Widerspruch zu vorangegangenen. Jeder Schnitt wird zum Umsturz. Wo der Film, man spricht nicht ohne Grund von Movies, sein Material auf solche Weise in tanzende Bewegung setzt, sind auch zum Tanzen gebrachte gesellschaftliche Verhältnisse nicht mehr fern. Im akademischen Betrieb fanden diese Gedanken keinen Widerhall. Anstatt auf den unbenannten Konnex von Adornos Theorie mit der Massenkultur einzugehen, wie Schlüppmann schreibt, setzte sich seit den 70er Jahren eine affirmative Medienwissenschaft durch, die sich begierig auf Lacan, Foucault und Derrida stürzte. Doch Adornos Sprache war eine, die unermüdlich Bilder produziert, wie die Filmwissenschaftlerin Gertrud Koch es einmal ausdrückte. Seine ästhetische Theorie ist dem Kino so sehr verpflichtet, dass sie selten von ihm spricht. Eigentlich, womit die Moderne beginnt, ist eigentlich das Long Century, das 19. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert haben wir auch die erste Entwicklung zur Kulturindustrie. Also gerade die Scheußlichkeiten, das haben wir Wagner ja, ne? Die Scheußlichkeiten, die Wagner sich da ausgedacht hat, Judentum in der Musik, nicht? War ein Protest gegen die Kulturindustrie. Nicht? War ein Protest gegen die Kulturindustrie. Und da sehen Sie auch, wie eine abstrakte Kulturkritik sehr nah am Antisemitismus ist. Wird bei Wagner ist direkt antisemitisch. Ne? Aber nicht, das sehen Sie im Alltagssprachgebrauch nicht, wenn die Leute sagen, Kommerzialisierung.

Außerdem 3 Essays, allesamt von 2020, das erste von Jakob Heiner. Erkenntnis und Begehren. Danach eins von Robin Becker. Nach ihren eigenen Gesetzen. Eine Chance für die ästhetische Autonomie. Und schließlich ein Essay von Daniel Mörsener. Bilderverbot und Bildersehnsucht. Alle drei haben sich mit dem 50. Jahrestag des Erscheinens der ästhetischen Theorie des letzten Werkes von Theodor W. Adorno auseinandergesetzt. Auf Wiederhören.